Rechnungsbeträge klären. A4. Lesen Sie noch einmal die Rechnung 1 auf Seite 55. Hören Sie und machen Sie Notizen. Für welche Rechnungsbeträge möchte der Gast eine Erklärung? Was sagt der Kellner? Was hat der Kellner verwechselt? Ich zahle für alle. Augenblick bitte, ich bringe sofort Ihre Rechnung. Entschuldigen Sie, warum haben Sie für den Wein 15 Euro berechnet? Sie wollten keinen offenen Wein und haben den Flaschenwein genommen. Deshalb stehen hier 15 Euro. Ah ja, entschuldigen Sie, da haben Sie recht. Einen Moment, ich glaube aber, dass hier ein Fehler ist. Sie hatten doch ein großes Wasser, keine Römerquelle. Da habe ich etwas verwechselt. Das macht dann 4,50 Euro statt 5,40 Euro. Das muss ich ändern. Vielen Dank. Übrigens hatten wir 2 Glas Rosé. Oh ja, stimmt. Danke für den Hinweis. Sagen Sie, wofür sind die 11,26 Euro? Das ist die Mehrwertsteuer. Hier steht der Gesamtbetrag, das ist die Mehrwertsteuer. Die Preise sind inklusive Bedienung. Warten Sie bitte einen kleinen Moment, ich lasse die Rechnung neu schreiben. Ich komme gleich wieder.